Això és Niemand's Land. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Hallo, hier ist wieder Niemandsland bei Contrabanda FM auf 91.4. Wir senden jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von hier, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. ORG. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und garantiert kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seid herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Freitag, der 19. Januar 2007. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 73 66. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch wie immer euer Detlef Jeskerz. Ein bisschen mehr als Champagner und Schnittchen, mehr als die übrigen Stückchen, die sind die billigen Flittchen, die mit Plastik im Tittchen und Barbie-Gesichtern, mit Schein und nicht Glitzer. Ich bin der Zufall im Schicksal, ein einzigartiger Blickfang. Ich bring die Stimmung zum Knistern, so wie ein Feuer. Heute habe ich auch Glück. Ich habe wieder zwei sehr angenehme und gern gesehene Freunde und Gäste hier im Studio. Hallo. Hallo. Jorge, unser Techniker, imprescindible, er ist unverzichtbar mittlerweile hier im Technikteam von Contrabanda. Ohne Leute wie Jorge würde das Radio schlecht aussehen. Und links von ihm, aus meiner Sicht, sitzt Louis. Ja, guten Tag. Guten Tag, Louis. Du warst vor 3 Wochen hier im Studio. Stimmt. Und hast uns sehr schön etwas auf Holländisch gesagt. Ja, das kann ich auch wieder. Klasse. Ja. Gut, wir haben heute wieder so viele Themen und so viele interessante Dinge mitgebracht. Musik, aktuelle Informationen. Um 5 gibt es den Katastrophenblock mit brandheißen News aus Deutschland und aus der Welt, dass ich gar nicht weiß, wo wir am besten anfangen. Ich würde sagen, wir beginnen mit etwas Schönem, Entspannendem. Wir beginnen gleich mit einem Bandporträt. Ein Bandporträt, ihr wisst vielleicht, die uns regelmäßig hören, die Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, dass in Deutschland ein sogenannter Deutsch-Rock-Boom seit vielen Jahren am Kochen ist. Deutsche Bands mit deutschen Texten, mit einer sehr, sehr auf sehr hohem Niveau produzierten Rockmusik. Keine gecasteten Leute, sondern wirklich Leute, die von unten entstehen. In Kellern beginnen sie zu spielen, in Schuppen. Und viele haben es wirklich zu Erfolg gebracht, zu richtigen Hits. Eine dieser Gruppen ist die Gruppe Silbermond, über die uns Jorge gleich etwas erzählen wird. Er wird sie uns gleich vorstellen. Noch ein paar Takte Musik und dann beginnen wir einfach unser heutiges Programm mit dem Bandporträt von Silbermond. Weil ich rap das einfach ja, mehr klar, irgendwie. Schnauze. Oh, hier. Ey, yo. Der Song für Hustler, Player und Gangster, für alle Rapper, BMXer, Skater, Surfer und Tänzer, für alle Produzenten, DJs und die coolen Boys an Straßenecken, für alle, die sich nachts in irgendwelchen Bars verstecken. Das ist der Song für alle Jungs und Männer, für alle Söhne, Brüder, Väter, Machos, Punks und Penner, für alle harten

Mitteldeutschland. Die eigene Unzufriedenheit mit ihren englischen Texten führte die Gruppe zu ihrer Muttersprache zurück. Im Herbst 2001 entstanden die ersten deutschen Lieder, die in den folgenden Monaten durch weitere Songs ergänzt wurden. Im Juni 2002 gingen die Musiker zwei Wochen lang mit Radio PSR sachsenweit auf Tour und traten zum ersten Mal als Silbermond auf. Der Name Silbermond war bei der Suche nach einem neuen Namen der erste Vorschlag, der allen auf Anhieb gefiel. Im Mai 2004 erschien ihre Debütsingle Mach dir selbst und am 21. April 2006 erschien, begleitet von starkem Medien-Echo, unter dem Titel Laut gedacht, das zweite Album der vier Musiker. Das zweite Album, Laut gedacht. Den Song, den wir hier hören, Jorge, du hast das klar, das ist das Lied vom ersten Album? Nein, das ist das Lied vom zweiten Album, Laut gedacht. Laut gedacht. Flotter Rock, hä? Ja. Ne? Stimmen, die Stimme ist auch sehr schön. Die Sängerin. Haben wir die Namen der Band? Nein, ich habe sie zu Hause gelassen. Sie waren vier, drei Männer und eine Frau, die singt. Ja, die Frontfrau. Diese Art von Bands ist in den letzten Jahren in Deutschland im Zuge der Gruppe Wir sind Helden entstanden. Zum Beispiel die Gruppe Wir sind Helden hat auch eine Frontfrau, die Sängerin. Das ist Frau Holofernes. Die Gruppe Juli auch. Auch sehr bekannt. Auch die typische Combo mit drei Jungs und einem Mädchen als Sängerin. Die sind übrigens aus Köln. Die sind beide aus Köln. Wir sind Helden und auch die... Nein, Wir sind Helden sind aus Berlin. Und Juli sind aus Kölle. Aus Kölle am Ring. Aus Köln am Rhein. Welches Lied würdest du, Jorge, du hast die CD mitgebracht, welches Lied würdest du als repräsentativ für Silbermond auswählen? Wir haben die erste repräsentative Lied gehört, das wir hören jetzt. Und wir können jetzt hören, Mehr sein, das ist Lied Nummer 4. Lied Nummer 4, gut, das werde ich mal drücken. Das heißt, Entschuldigung, sagst du nochmal den Titel? Mehr sein. Mehr sein. Gut, hören wir uns das Lied einmal ganz an, damit die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck haben. Silbermond. Sich Ja, die Gruppe Silbermond von ihrem Album Laut Gedacht. Das letzte Album der Gruppe, ich glaube, es ist von letztem Jahr. Ich glaube, es ist von 2006. Richtig, Jorge? 2006. Gut, Musik. Louis hat soeben geäußert, dass Indie-Rock ihm nicht so behagt. Louis, würdest du das Mikro dir ein bisschen näher... Jawohl. ...an die... Schnauze. Ja. Am Mund. Oh, okay. Ja. Ja, Louis, was ist deine Musik? Welche Musik hörst du gerne? Also gerade das Rap hat mir besser gefallen, ja, am Anfang. Ja. Ja, ich bin so in Indie-Rock nicht auf dem Laufenden. Und ja, das Schöne an dieser Musik ist wenigstens, ich kann sie verstehen. Ne? Das ist bei spanischen Rock nicht ganz der Fall. Noch nicht. Noch du nicht. Bist ja noch im Lernprozess. Ne? Und ich hatte dich gerade angesprochen, was mir sehr... gut gefallen würde, wäre, wenn du einmal kommen würdest und würdest uns etwas auf Holländisch mitbringen. Das Telefon geht, ich muss mal gerade rangehen, Augenblick. Jorge, die Musik ist natürlich auch eine Generationenfrage. Ne? Ich meine, ich gehöre ja zu einer Generation, ich bin eigentlich ein bisschen mehr mit Rock aufgewachsen. Also mit diesen alten Dinosauriergruppen aus den 60ern, 70ern. Also erstmal Beatles, Stones. Dann haben wir nach und nach alle möglichen anderen Musikrichtungen entdeckt damals. Auch dann kamen auch deutsche Gruppen. Die traten so allmählich auf den Plan. Zuerst war natürlich durch die angloamerikanische Besatzung in Deutschland und eben auch durch die Soldatensender AFN, aber auch durch BBC London, bekamen wir natürlich die heißesten Hits direkt geliefert aus England und den USA. Aber nach und nach bildete sich in Deutschland auch eine Deutschrock-Szene heraus und nicht zu vergessen die deutschen Liedermacher. Franz Josef Degenhardt. Danach kamen in den 70ern die Gruppen, die sogenannten Krautrock-Gruppen wie Kraftwerk, Ihre Kinder und was es da alles gab. Und heute ist die Musikszene so vielfältig und so verzweigt, dass man so viele Namen gar nicht im Kopf haben kann, wie es schon Musikrichtungen gibt. Was ist denn die Musik deiner Generation, Jorge? Du bist 18 oder 17? Ich bin 17, ich werde 17. 18 im März haben. Ich glaube, meiner Generation gefällt fast alle Musik. Wir hören Hip-Hop, wir hören Pop, Rock, R&B, fast alles. Ja, und Musik ist auch immer eine Identifikationsgeschichte der jungen Leute. Ne? Die jungen Leute definieren sich selber über die Musik, besonders in einem bestimmten Alter, wenn sie ihre Identität aufbauen, dann gibt es die Gothics, die Heavies, die Hip-Hop-Leute. Diese Szenen dauern dann 2-3 Jahre, dann wird gewechselt. Davon lebt auch die Musik. Welche Szenen sind im Moment hier so angesagt in Barcelona? Aktuell, ich glaube, dass das größte Szene ist Hip-Hop. Ja. Und danach sind auch göttliche Gruppen, aber das größte ist Hip-Hop. Die größte Szene hier ist Hip-Hop. Wir haben übrigens hier bei Contrabanda eine eigene Hip-Hop-Sendung, Distrito Apache, mit Herrn Javi Apache, dem ich übrigens, falls ihr gerade zuhört, Javi Apache, si está escuchando en este momento, Niemandsland, quiero agradecerte todos los el CD que me grabaste con el gran paquete de hip-hop. Javi ha grabado Sido Maske, Hip-Hop Alemán, Azad, Faust des Nordwestens, DJ Friction, la DJ Piranha y muchos más que vamos a poner a partir de ahora aquí en Niemandsland para mostrar a los oyentes las nuevas tendencias del hip-hop germánico, del hip-hop alemán. Una cosa, Jorge, es también, hablando de hip-hop, creo en el hip-hop y en el rap, lo que es muy importante son las letras, ¿no? Sí, lo que prima en el hip-hop, por lo menos en el español, son las letras y lo que dicen las letras. Luego, pues que cuadre la rima, pero en principio lo importante son las letras. Y creo por eso, con el tiempo, el hip-hop, sus orígenes están en Estados Unidos, pero concretamente en el Bronx. En el Bronx, sí, pero como hip-hop también es una forma de slam poetry, de la poesía, también de los barrios bajos y marginados, el lenguaje es muy importante, ¿no? Porque el hip-hop es como una especie de autorretrato de muchos DJs hip-hop que se presentan, que luego atacan a los otros y al final llegan a lo suyo. Creo en todos los álbumes de hip-hop hay una introduction, una introducción, donde presentan la música, luego el segundo track normalmente consiste en presentarse a sí mismo. ¡Hey, hey, hey! ¡Soy el tal! Y ahora vengo con mi nuevo álbum y soy el más grande y el resto y así, ¿no? Esto llaman battle, ¿no? To battle a los demás. Sí, batallar en castellano. Batallar. Y luego vienen sus temas, ¿no? Y su problemática. Sí. Y un problema era, y creo sigue siendo, que el hip-hop norteamericano, como el hip-hop entra muy en el lenguaje, diríamos, de los marginados y en un paralenguaje, en un léxico muy cerrado, muchas letras no se entiende, se entiende fuck you, pero otras cosas, las cosas diríamos sublimes, no se pillan, ¿no? Bueno, todos hemos escuchado alguna vez a Eminem y prácticamente ninguno entendemos lo que dice la mitad de sus letras. Claro, hay que bajarse las letras con un diccionario especial intentando traducirlas y encontrar, diríamos, la expresión adecuada en castellano, ¿no? Entonces, creo, por lógica, se han formado en los países de Europa los escenarios hip-hop en su propio idioma. En Alemania, en alemán, aquí en español, en Francia, en francés. En árabe. Déjame interrumpir. En París, la música de los barrios marginados, como les banlieues, son todo en árabe. Sí. ¿Y cómo es en Holanda? ¿Hay hip-hop sí, rap hay una escena. En Netherlands, sí, en holandés? Sí, existe. Sí, existe. Pero no está cogiendo éxito. ¿No? No. ¿Por qué, Luis? Porque mi idioma no se presta para llegar a un éxito internacional. Sí, pero en Alemania tampoco. El hip-hop alemán se oye teóricamente solo en Alemania o en los círculos que son muy abiertos, como aquí, como el Javi Apache, que pone hip hop francés, alemán, pero el Netherlands también es un idioma bastante hablado, creo. Holanda tiene 18 millones de habitantes, ¿no? 16. Y el 16. Mercado doméstico sería suficiente para ser popular y ser exitoso, pero no hay nombres grandes en hip hop holandés. Que tampoco se oye mucho es hip hop en catalán, ¿no, Jorge? Hip hop en catalán tenemos algo, empiezan a hacer pinitos, pero poca cosa se oye. A nivel nacional no hay nada de hip hop catalán. No. Claro, a nivel nacional tampoco hay mucho de otras músicas, ¿no? Bueno, se conoce a Joan Manuel Serrat. Sí, no, y a nivel nacional sí que hay música catalana que se conoce. Los Pets. Sopa de cabra, valencianos también se conocen, está Wimpast. Pero Sopa de cabra, a mi entender, también cantan en castellano, ¿no? Yo no recuerdo ninguna canción en castellano. Puede ser. ¿No? He oído muy poquito, puede ser. Yo me acuerdo de algún alumno mío que una vez ha dicho: son traidores, cantan en castellano. Pues entonces está claro, sí que cantan en castellano. Bien. ¿Qué más se podría destacar de la música actual que nos gusta, que nos llega, que te hace bailar? ¿Cuál es la música, Jorge, que te hace bailar? Pues lo que sí que se ha puesto de moda desde ahora un par de años y suena mucho en discotecas es el famoso reggaetón. Ajá. Esa música que viene de Latinoamérica, pues parece ser que aquí ha tocado fondo, ¿no? De esto no sé mucho, por eso me abstengo a opinar. El reggaetón me llega a veces en la radio, oigo un temita, pero claro. Pues en discotecas se escuchan constantemente, no son otra cosa. Vale, como no voy a discotecas, no. Yo tampoco, ¿eh? Ya me lo imaginaba. ¿Y tú, Luis, te vas a discotecas a bailar? Sí, son incidentes, pero hemos tenido una ola de disc jockeys muy populares al nivel internacional en las 90s en Holanda. Y esa música aún me fascina. Y también aquí en España he encontrado el club. Sí. ¿Hay un club que mencionarías aquí en Barcelona? No, nada en particular. No. Vale. No. Muy bien. Pues bien, Silvamont está sonando en el fondo. Vamos a subir un poco y luego vamos a seguir charlando. Sturm stillen dir die Sicht. Doch jeder braucht den Sommerregen, als wäre ohne ihn das Leben. Jeder braucht ein Stück Unendlichkeit. Und viel. Ja, das war Silbermond. Und ich würde vorschlagen, wir spielen noch ein Thema, den Track 8 von dem Album Laut gedacht von Silbermond. Und danach beginnen wir mit anderen Themen aus der aktuellen Zeitgeschichte. Nichts mehr uns zu viel. Tema que esta semana sacude la Unión Europea es la cuestión del Holocausto y una proposición de ley del gobierno alemán, del gobierno Angela Merkel, que quiere que se castigue penalmente la negación del Holocausto. Es una ley contra los negacionistas. Recuerdo que hace, creo, escasamente 3-4 semanas en Teherán hubo una dudosa conferencia sobre el Holocausto convocada por el gobierno de Irán, por el algo siniestro señor Ahmadinejad, el presidente de Irán, y ahí se reunieron muchas tendencias negacionistas del Holocausto, pero también judíos ortodoxos, ultraortodoxos, que proclaman, es curioso, la disolución del Estado de Israel, y también, quizás, no lo sabemos porque la prensa ha informado con bastante desdén sobre este evento, también gente seria. Pero la cuestión es la noticia del gobierno alemán y Jorge nos va a dar la información. Jorge. Adelante. Pues sí, el titular es: Alemania pide que la negación del Holocausto sea castigada en toda la Unión Europea, y dice así: en total, 9 países de la Unión Europea contemplan sanciones penales para los negacionistas, algunos de los cuales han pasado largas temporadas en prisión. Castigar el negacionismo forma parte de una amplia iniciativa para condenar el racismo y la xenofobia que la presidencia alemana piensa impulsar durante su mandato y que podría presentarse el próximo abril. La propuesta tomará como punto de partida un texto elaborado por la presidencia luxemburguesa hace 2 años y que establece penas de entre 1 y 3 años para aquellos individuos que inciten al odio y a la xenofobia. Según confirmó ayer en Dresde la ministra de Justicia alemana Brigitte Zipris. Fuentes de la Comisión Europea precisan, sin embargo, que podrán abstenerse de aplicar la norma europea aquellos países que entren en conflicto con su constitución. Suecia, que cuenta con una amplia defensa de la libertad de expresión en su Carta Magna, es el único país que por el momento ha hecho pública esta contradicción. Cárcel para los culpables. La idea de castigar con cárcel la negación del Holocausto en la Unión Europea no es nueva. Fue en 2001 cuando la Comisión Europea puso la primera propuesta sobre la mesa. Desde entonces, los socios europeos se han topado con la negativa de Italia. Fuentes diplomáticas alemanas aseguraron ayer por primera vez que Roma estaría dispuesta a dar el visto bueno a la iniciativa. Otros países como Suecia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca hayan puesto también reparos a la iniciativa. Pero Berlín se decantaría por una versión revisada que salvará los peros de estos países que se oponen frontalmente. Junto a esta iniciativa para combatir el racismo y la xenofobia, los ministros de Interior y Justicia alemanes se concentrarán durante los próximos 6 meses en reforzar la cooperación policial, los 27 en tratar de armonizar ciertos aspectos del derecho de familia, divorcios y herencias, y en luchar contra la inmigración ilegal, según explicaron los ministros ayer en Dresde. Pues ha sido la noticia, y esta noticia provoca siempre el mismo debate, que también quisiera que a lo mejor lo podríamos hacer un poco aquí. El debate es libertad de expresión también para los negacionistas, libertad de expresión también para aquellos que, contra toda evidencia histórica, contra toda prueba, se niegan a admitir que haya tenido lugar esta masacre que tuvo lugar entre 1933 prácticamente hasta el año 1945, durante la época del Tercer Reich, por el régimen nazi contra los judíos europeos, en primer lugar. Las cifras que siempre se mencionan son 6 millones de judíos asesinados durante el Tercer Reich. ¿Hay un derecho de expresión para negar esto? Jorge y Luis, ¿qué opináis? Bueno, cuando quieren prohibir esa negación o cualquier obra que está en contra de las pruebas científicas, también pueden prohibir muchos libros y muchas religiones más, y eso no voy a ver en el futuro, eso no va a ocurrir. Ajá. Entonces teóricamente podrían prohibir también decir que la luna es un disco, que la luna no es, o la tierra es un disco, la tierra no es una bola, sí, no tiene forma de bola. Lo han hecho en el siglo, en the Dark Ages. En la Edad Media. En la Edad Media. Pero si yo niego este hecho hoy, bueno, pero es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo un poco rebuscado. Uh-huh. Hablamos también del contexto de la negación, porque esta negación normalmente, en el 98% de los casos, tiene un contexto fuertemente ultraderechista y neonazi. Y se trata de esto, se quiere castigar a los neonazis, porque otras personas no negarían el holocausto o no tuvieron ninguna necesidad de negar. Jorge, es que yo creo que todo aquel que no acepte que esto ha sucedido y que se dio, pues es que está de acuerdo con ello. No se me ocurre otra cosa. Vale. También hay fines políticos en las últimas décadas. Lamentablemente, el tema del holocausto, como sabéis, en Israel es religión de Estado. El Estado de Israel tiene como religión y fundamento de su Estado y como justificación de su existencia dar refugio a todos los judíos de todo el mundo que sufrieron durante siglos, y no solo durante el Tercer Reich, las persecuciones. Ya en la Edad Media se persiguió a los judíos, se expulsó en 1492 de aquí de España a todos los judíos. Era el edicto de expulsión de los reyes católicos, y los judíos tenían marcharse. Creo que la Iglesia Católica se ha disculpado con el Joao Pablo II. Expresó sus sentimientos y su tristeza sobre la colaboración de la Iglesia con los nazis. No sé si eso ya significa un acuerdo, pero ellos también han negado y podrían haber siguiendo así, negando el holocausto. Sí, claro. Creo que lo históricamente lo importante es también la paranoia judía que durante siglos se ha formado en este pueblo tan distinto.